Kapitel 10 Kleidung und Mode. Aufgabe 3a. Wo kaufen die Leute Kleidung? Wo kaufen die Leute ihre Kleidung? Viele denken zuerst an Kataloge oder an Kleidergeschäfte. Aber was sagt die Statistik? Wir haben bei Statistik Deutschland nachgefragt. Herr Schirmer, wo kaufen die Leute ihre Kleidung? Wir haben 2000 Personen gefragt und das ist das Ergebnis. An erster Stelle liegen die großen Kleidergeschäfte mit ihrer eigenen Marke, wie H&M, Zara, Benetton oder wie die Marke auch heißt. An zweiter Stelle liegen die großen Kaufhäuser. Viele gehen gern in die Kleiderabteilung in einem Kaufhaus. Da gibt es verschiedene Marken. Und man glaubt es kaum, schon an dritter Stelle liegt Kleidung aus dem Katalog. Und das ist neu, viele Leute kaufen auch Kleidung im Supermarkt. Wir denken da immer an Lebensmittel und Haushalt, aber die Leute kaufen auch noch schnell Kleidung ein. Erst nach dem Supermarkt, also auf dem 5. Platz, kommt Kleidung kaufen im Internet. Der 6. und letzte Platz ist der Markt, egal ob neue Kleidung oder Secondhand. Viele Leute gehen gern auf einen Markt und sehen sich um, aber nur wenige kaufen dort auch Kleidung. Ach, das habe ich nicht gedacht. Und die kleinen Geschäfte, die Boutiquen? Viele Leute sagen, sie finden diese kleinen Geschäfte sehr schön, aber nur wenige Menschen kaufen dort auch ein. Oft ist es einfach zu teuer. Vielen Dank, Herr Schirmer. Bitte gern.